Der Platz vor dem Hotel liegt in der Mittagshitze. Kaum Verkehr, nur ein paar Fußgänger mit Einkaufstüten. Er sieht nach links die Hauptstraße entlang. Ganz hinten, wo die Felder beginnen, kann man das Ortsschild erkennen. Von dort kommen die Autos aus dem Tal. Er hört wieder das Summen eines Motors. Das Fahrzeug ist noch nicht zu sehen.